Und vor allem darf nur Volksmusik gespielt werden. Als Gegengewicht gegen diese abscheulichen modernen Tänze, die sich bei uns jetzt auch schon einbürgern. Ich fordere daher im Namen des Trachtenvereins Heimatland bodenständige Volksmusik.